bisschen Country Blues von einer Frau, von einer Finnin mit dem Namen Erja Lyttinen. Dreamland Blues heißt die CD und der Song, der hieß Voyages Rest. Und aufgenommen worden ist diese CD in Oxford, Mississippi. Vielleicht deshalb Dreamland Blues und vielleicht hat Erja Lyttinen sich einen Traum erfüllt, die Gitarristin und Songautorin, ausgerechnet dort in Mississippi diese CD aufnehmen zu können. Chris Smither und Open Up.